Nein, keine Sorge, wenn ich fahre, dann trinke ich nicht. Aber da fällt mir ein kleines Gedicht ein, das mir beim Fahren einmal eingefallen ist, als ich von Skopje in Mazedonien heimgefahren bin nach Wien. Es heißt Landstraße in Serbien. Und immer die Kreuze am Straßenrand und immer die Tafeln aus schwarzem Granit mit dem Foto und immer die Kränze und Plastikblumen für die besoffenen jungen Burschen, für die besoffenen jungen Burschen. Weint ihr Mädchen, trauert ihr Mädchen um die besoffenen jungen Burschen, die euch nicht mehr zum Tanz ausführen. Sie fahren wahrscheinlich öfter mit einem Dichter im Taxi, als Sie glauben. Welcher Dichter kann schon vom Dichten leben? Als Taxler hat man wenigstens Zeit zum Nachdenken, am Standplatz sowieso, und jeder Fahrgast will auch nicht unterhalten werden, so wie Sie. Heutzutage muss man schon viel Glück haben, damit man vom Dichten leben kann. Vor einiger Zeit hat sich ein sehr bekannter Schauspieler bei mir ein Lied bestellt, nicht persönlich, über einen gemeinsamen Freund. Ein Lied über die Gier sollte es sein. Und zu einem Programm mit Texten über Dracula von einem sehr bekannten Dichter passen. Fein, habe ich mir gedacht, wenn sich ein sehr bekannter Schauspieler bei mir ein Lied bestellt und es dann als Zugabe nach den Texten von dem sehr bekannten Dichter singt und vielleicht noch sagt, von wem der Text ist und das Lied vielleicht noch auf seine CD mit draufnimmt, dann werde ich ja auch ein bisschen bekannt. Also habe ich ihm das Lied geschrieben und es ihm geschickt. Und er hat mir ausrichten lassen, dass er begeistert ist. 2 Wochen später hat er mir ausrichten lassen, dass es ihm aber nicht ins Programm passt, weil er da eben nur Texte von dem bekannten Dichter drin hat. Er hat mir 200 Euro gezahlt, aber mit dem Bekanntwerden war es wieder einmal nichts. Lied des Vampirs. Ach, welche Lust, ach, welche Qual ist doch die Gier in diesem Jammertal. Lässt nie zur Ruhe kommen Hirn und Hände und kennt Erfüllung nicht noch Ende. Gewinnst du eines Mägdleins Wohlgefallen, ist's nicht genug, es lüstet dich nach allen. Und säßest du selbst auf dem Kaiserthrone, es dürstet dich noch nach des Papstes Krone. Das, was du hast, es gilt dir nur als Plunder. Was du noch nicht hast, strahlt dir als ein Wunder. Nach Neuem musst du ständig dich verzehren, und Lust entzündet sich nur am Begehren. Wie Feuer brennt die Gier im Eingeweid, doch was sie löscht, erschafft nur neues Leid. Hoch lodert auf die Brunst beim blutigen Mahl, und's bleibt ein Leichnam, ausgesaugt und schal. Wer predigt von Bescheidenheit hienieden und dass Genügsamkeit nur bringe innern Frieden und rät, die Gier im Herzen zu besiegen, der predigt falsch. Genug kann nie genügen. Wer hat, der hat Erfolg. Erfolg macht schön. Und wer nicht mitspielt, der muss untergehen. Wer seine Gier besiegt und sich begnügt, verdient, dass er im Wettkampf unterliegt. Ihr lobt den Steinmetz, der den Dom erschafft, und schmäht die Gier, die nur zusammenrafft, was Witwen frierend, zitternd dargespendet. Doch wer ist's, der die Schärflein groß verwendet? Ohne die Gier gäb's bloß geheizte Hütten. Doch stünde ohne sie kein Dom inmitten, geziert mit Bildnis, Stuckwerk und Skulptur. Die Gier erst schaffet die Kultur. Sie leitet Geisteskraft und Muskelstärke zu schaffen Türme, Dämme, Brücken, Werke. Der Fortschritt, wachsend ohne Schranken, der Gier alleine ist er zu verdanken.